komm du Schöne, bring den Wein zu mir, denn mir ist nach Wein und Weib. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, wenn du tanzt mit mir, dann komm ich zu dir. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, dann bekommst du Wein und Weib. Oh komm du Schöne, auf den Tisch hinauf, komm wir tanzen drauf. Oh komm du Schöne, auf den Tisch hinauf, denn es soll uns jeder sehen. Ich komm hin. Ich komm hinauf, will einen Kuss von dir, will ich oben bei dir stehen. Die Sünde lockt und das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht, komm wir schenken uns jetzt ein. Schöne, teil das Bett mit mir, teil das Bett mit mir, dass ich nicht so friere. Und später, Schöne, teil das Bett mit mir, es soll nicht dein Schaden sein. Doch nur wenn du heut keine andere küsst, keine andere küsst, wenn du treu mir bist. Doch nur wenn du heut keine andere küsst, sonst schläfst du wohl allein. Das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht. Komm, wir schenken uns jetzt ein. Ich schenk dir ein.